Hallo und herzlich willkommen zum Greffel-Podcast, Ausgabe Nummer 35 im April 2021. Und ja, heute mal eine Sonderfolge. Sonderfolge hört sich ja so hochtrabend an. Nein, es ist kein Prinz gestorben oder keine Hochzeit. Nein, aber was ähnlich interessant ist auf jeden Fall. Ich habe einen Hörer mit dabei. Grüß dich, Jochen. Hallo, Pascal. So, Hörer, Jochen Bauer ist erfolgreicher Kommentator unserer Kommentarspalte auf unseren grippelpodcast.de und er hat uns netterweise auf etwas hingewiesen. Wir haben ja schon öfters mal über den B-Router gesprochen, sondern ja, B-Router, B-Router, Bruter, wie auch immer man das aussprechen möchte. Also eine Planungssoftware für Reiseplanung, für Navigation. Und wir haben totalen Blödsinn erzählt. Ja, dafür zeichnen wir uns ja aus. Wir haben ja Blödsinn nicht erzählt, aber wir haben wichtige Sachen weggelassen. Wir haben unter anderem CX Berlin, haben wir mal so ein bisschen hervorgehoben und gesagt, boah, da gibt es einen super tollen neuen Gravel-Routenplaner. Und Jochen hat uns darauf hingewiesen, ist nett, aber das gibt schon was länger. Und das ist nicht nur CX Berlin, da ist was viel Größeres hinter. Und ja, wie wir es nun mal sind, wir haben rausgefunden, wir sind beide IT-Nerds und ja heute wird es ein bisschen IT-lastiger, glaube ich, in dem Gespräch. Wir müssen versuchen, uns ein bisschen einzubremsen. Also es hat noch ein bisschen was mit Gravel und Fahrradfahren zu tun hier und Bikepacking, aber wir steigen, glaube ich, heute so ein bisschen in die IT-Thematik und alles, was da um Routenplaner und Karten sich dreht, einfach mal ein bisschen ein, oder? Ja, ich denke, dass wir auch recht gut das schaffen, dass wir immer noch den Fokus und die Anwendungsfälle auf dem Gravelbike finden. Das werden wir auf jeden Fall. Also ne, ich werde an 10 Minuten das Wort Gravel mal kurz im Mund nehmen. Genau. aber ich glaube, bevor wir in den B-Router einsteigen, sowas Allgemeines, wir nutzen ja alle für die Planung unserer längeren Touren. Da kommen ja häufiger schon mal Fragen. Gerade Facebook ist ja total beliebt, ne, für die Standardfrage. Also einmal am Tag fragt ihr immer einer in irgendeiner Facebook-Gruppe, die mit Bikepacking zu tun hat, welche Software nutzt ihr denn für die Planung? Ja, gefühlt 70% sagen Komoot, 20% sagen nimm Strava. Restlichen 10% sagen, oh, wir sind besonders veranlagt, wir nehmen das Basecamp von Garmin und damit hat sie das ja eigentlich schon so ein bisschen erledigt mit der Nennung von den Platzhirschen. Aber eins haben die ja irgendwie alle gemeinsam, die brauchen Kartenmaterial. Die brauchen gutes, aktuelles und wirklich detailliertes Kartenmaterial. Und was kann es da schöneres Kartenmaterial geben? Ehrlich, für mich ist es mittlerweile selbstverständlich, aber vielen sagen die drei Buchstaben nichts, ne? OSM. Das ist kein Fetisch, den manche haben und mal glauben könnten, auch wenn es vielleicht in die Richtung abdriftet, ne? Aber achtet mal drauf bei euren Routenplanern, wenn ihr Karten euch anschaut. Oft steht dabei, wo das Kartenmaterial herkommt, und da gibt es auch dieses OSM, Open Street Maps, nennt sich das. Das ist doch eigentlich das Material, was man haben möchte heutzutage, oder? Eine sehr präsente oder sehr großen Teil davon. Du wirst immer, denke ich, spezielle Kartenquellen haben, die irgendwas ganz Besonderes abdecken. Und OpenStreetMap ist allerdings so mächtig geworden, dass es einfach Sinn macht, sich darauf zu verlassen, also das zu nutzen, weil es dir eine Fülle an Informationen über die ganze Geografie gibt. Und tatsächlich ist es ja auch überall integriert, ne? Also du hast bei Google Maps, wenn du navigierst, wirst du irgendwann Dinge finden, die vielleicht vor ein paar Tagen noch nicht waren, dann in OpenStreetMap eingepflegt worden sind und jetzt plötzlich in deiner Map auf Android oder iOS auftauchen, in der Google-App. Das ganze Ding oder das ganze Projekt OpenStreetMap, das ist eigentlich hauptsächlich eine große, riesige Datenbank, die versucht, die ganze Welt abzubilden in Form von Punkten und Linien. So kannst du es eigentlich zusammenfassen. Ja, ich Ich sage immer gerne, OSM ist das Wikipedia der Karten. Genau. Also es ist auch ein Community-Projekt. Genau, das ist wichtig. Wikipedia auch. Mhm. Wurde 2004 aus der Taufe gehoben mit dem Ziel, eine solche offene Datenbank und freie Datenbank zu erstellen, die auch von vornherein so geplant war, dass sie jeder benutzen darf, kostenfrei benutzen darf, und jeder dazu beitragen kann. Genau, das ist wichtig, ja. Was heute 2021 ein viel niedrigschwelligeres Vorhaben ist, als das damals noch war, ja, das zu stimmt. den Anfangszeiten. Das stimmt, ja. Ja, richtig. Also wichtig, richtig, wie du sagst, also das ist wirklich, das lebt ja auch davon, also da steht jetzt keine Firma hinter, die sagt so, wir fahren mit Autos rum und machen Bilder von den Straßen oder wir schicken Leute um, die kartografieren mit Klemmbrett irgendwelche Straßen. OSM lebt ja davon, dass Menschen dort, wie du und ich, dort Daten eintragen. Daten eintragen in Form von, hier ist eine, ich sage es mal, eine Ruhebank, wo sich Rentner hinsetzen können. Hier sind Windparks, hier sind Bäume, hier sind Straßenkreuzungen, klar, die kann man sowieso sehen, aber da sind jede Menge Details, die man so gar nicht auf den ersten Blick so auf den normalen Karten von damals, wenn man sie dir vor Augen hält, mal so vermuten möchte. Da sind wirklich Informationen drin gespeichert, da merkt man, es gab Leute und es gibt Leute, die hatten Bedürfnis dafür, diese Informationen zu haben. Sei es auch nur für, wie war es auch gleich, das nennt sich barrierefreie Bewegung im öffentlichen Raum, da haben sich auch Menschen genau. die Mühe und die Zeit genommen und haben dort barrierefreie Punkte auch eingezeichnet. Wo kann man mit einem Rollstuhl und einem Rollator besonders gut ins Geschäft rein? Wo sind Gehwege besonders abgesenkt? Wo sind besondere Einrichtungen für barrierefreie Zugänge zu Bahnhöfen und sowas alles? Das ist alles in diesem Kartenmaterial drinnen. Also drinnen in Form von, das haben Leute mal dazu beigetragen. Genau, und das Tolle ist halt daran, dass du jetzt in einer Position bist als Nutzerin, dass du eine Karte mit den Merkmalen ausstatten kannst, die dich interessieren oder von denen du der Meinung bist, dass eine Gruppe davon profitieren kann. Was natürlich ein Kartenverlag erstmal üblicherweise nicht als seine primäre Aufgabe gesehen hat in der Vergangenheit. Genau. Und eine Datenbank, die nicht gebunden ist an ein paar ausgewählte sogenannte Features, also ganz bestimmte Merkmale, die auf der Karte dargestellt sind, dann hast du jede Freiheit, die du möchtest, dir genau die Teile aus der Datenbank zu nehmen als Kartenhersteller oder Bereitsteller, die jetzt auf deiner Karte auftauchen sollen. Den Rest lässt du weg oder nicht. Also es wird niemals jemand hingehen und die ganze Datenbank in einer Karte abbilden. Das findest du nicht. Ich glaube, dann ist das Bild auch schwarz, ne, weil genau. da wirklich alles drin ist. Ja, genau, das ist toll. Ne? Also da sind so viele Informationen drin mittlerweile. Also jetzt wieder für uns interessant, ne? um das nicht unseren Fokus zu verlieren. Schutzhütten, Wasserstellen, also Trinkwasserstellen, Erste-Hilfe-Stellen, Unterstände, wo man sich mit dem Fahrrad abends mal schlafen legen kann zum Beispiel. Alles das ist da schon drin und eingepflegt von Menschen, die das selber auch genutzt und auch selber dort eingepflegt haben und das kann man nutzen. Da ist wirklich alles drin. Ich kann Autobahn ausblenden, das brauche ich jetzt nicht unbedingt, weil da fahre ich mit dem Fahrrad nicht drauf. Ich kann mir Sachen einblenden, die ich halt möchte und das Tolle ist, OpenStreetMaps ist so konfiguriert oder so wird so bereitgestellt, dass andere Dienste, Software, diese Karten einlesen kann, um es mal so zu sagen. Das heißt, da liegt irgendwo auf dem Server, liegen die Karten mit allen Merkmalen, die es so gibt, liegen da rum und irgendein anderer kann sagen, ach, ich habe eine super Idee. Ich möchte jetzt eine Software anbieten, vielleicht sogar kostenlos und die soll jetzt für die Planung von Bikepacking oder Gravelstrecken zum Beispiel herhalten. Dann nehme ich mir die Karten von OpenStreetMaps und blende mir aber auch nur die interessanten Dinge, die für Gravel Biker und für Bikepacking-Fahrer interessant sind, ein. Das heißt, so Stellen wie, ja, was ist für uns nicht interessant, wo ist das nächste Parkhaus? Ist für mich nicht interessant, kann ich ausblenden. Wo sind die nächsten Parkbänke? Auch nicht interessant. Wo sind die nächsten, jetzt hast du mich. Autorennbahnen, keine Ahnung. Ja, Autorennbahnen oder Bushaltestellen brauche ich nicht. Alles, was ist drin. Was brauche ich? Das ist recht überschaubar und das kann ich mir erst einblenden lassen und kann die Karten mir dann auch so entsprechend konfigurieren. Also das ist, um einfach mal für euch den Hintergrund darzubieten, was ist OpenStreetMaps? Also das geht wirklich über Seekarten. Man kann die ganze Seenavigation darüber abbilden, seinen öffentlichen Personennahverkehr. Man kann Buslinien abbilden darauf. Da ist alles drauf, oder? Und genau, und stell dir vor, du bist jetzt als Bikepacker unterwegs, sehr engagiert. Und vielleicht hast du noch eine kleine Community und ihr beschließt jetzt, Mensch, es wäre doch zum Beispiel toll, für eine Schutzhütte ein Merkmal einzufügen, also ein Feature zu erfinden. Anzahl Schlafplätze. Wahrscheinlich gibt es dieses Merkmal schon, aber angenommen, es gäbe es nicht, dann könntet ihr hingehen und einer Schutzhütte, die in der Datenbank steht, einfach einen entsprechenden sogenannten Tag zuweisen und sagen, Sleeping Spots Anzahl 2 und oder keine und könntest somit die bestehenden Infos erweitern. Ja, es geht ja, musst ja nicht immer neue Dinge hinzubauen, aber selbst das könntest du natürlich tun. Und da fallen uns bestimmt, wenn wir 5 Minuten drüber philosophieren, 200 verschiedene Dinge ein, die es nett wäre zu haben. Natürlich, bei Schutzhütten ist für mich interessant, ist da ein Mülleimer, ist da eine Feuerstelle, ist da eine Toilette in Genau. der Nähe, kann ich die mit dem Fahrrad erreichen? Das sind so Dinge, die ich so einer Schutzhütte eigentlich so als Tick zuweisen möchte. Das wäre interessant, ja. Genau. Und das kann man auch machen. Also das ist nicht nur eine Idee, das kann man da wirklich machen, ne? Wenn man sich dort anmeldet, bei OpenStreetMaps, einen Account anlegen und munter drauf rumeditieren. Oh, ho, ho, ho, ho, ho, ho. Und selbst das. Vorsicht, je. Ja, genau, du wolltest ja was erzählen, dass du da Ah, mal ja, also nicht so ich gut habe da auch so Erfahrung meine Erfahrung hattest. gemacht, deswegen bin ich da ein bisschen vorsichtig. Ich in meiner jugendlichen Naivität hab festgestellt, dass ich ja, irgendwann habe ich festgestellt, dass meine Navigation auf OpenStreetMaps beruht. Da habe ich gesagt, oh super, OpenStreetMaps kenne ich doch, da kann man doch beitragen. Und dann habe ich festgestellt, dass auf meinem Arbeitsweg, den ich mit Fahrrad hier abfahre, dass da eine Dauerbaustelle ist. Die Dauerbaustelle zum Beispiel, kennen viele bei uns in NRW, das ist die Rheinbrücke in Leverkusen, die große Einsbaustelle, wo die Brücke ja komplett neu gebaut wird, was ja 20 Jahre vielleicht dauert. Und da unter der Brücke gab es einen Radweg, der gehörte auch zu einer NRW-Route, einen Routenradweg. So, der Radweg wurde dicht gemacht. Da haben die abgezäunt, Bagger weggerissen, We Radweg weg. Dachte ich, oh super, ich habe es davon erfahren, der Radweg ist weg. Geh mal zu OpenStreetMaps und tagge mal kurz und Maus drauf, rechte Maustaste, der Radweg ist jetzt weg. Da ist kein Radweg mehr. Ach du Scheiße. Was habe ich da was breitgetreten? Oh, eine halbe Stunde später habe ich mein Postfach voll gehabt von sehr entsetzten Admins und Mods, die gesagt haben, wie kannst du da einfach den Radweg, den NRW-Radweg da rauslöschen? Ich sage, da ist kein Radweg mehr. Ja, woher willst du das wissen? Ich stand davor, der ist weg. Ja, was ist denn die Quelle dieser Information? Ich? Ja, das kannst du nicht einfach. Nee, das machen wir alles rückgängig. Ich sage, der Radweg ist weg, habe ich ihn geschrieben. Da ist kein Radweg mehr. Nee, das können wir so nicht einfach übernehmen. Das ist nicht verifiziert und überhaupt. Und was ist denn die Quelle? Soll ich ein Foto machen? Das Ding ist weg. Da ist kein Radweg mehr. Nee, das können wir so nicht überhaupt. Was machst du dir an? Du bist ja gerade vor einer Stunde angemeldet und löscht schon den Radweg. Ich sage, ja, ich wollte eigentlich nur was Gutes tun. Schönen Tag noch, ne? Also ich glaube, der Radweg war 2 Jahre noch dann eingezeichnet in OpenStreetMaps, obwohl es den gar nicht mehr gab. Das war so meine Erfahrung, wo ich hatte, okay, auf Stips getreten. Ja, hätte man vielleicht vorher mit den entsprechenden Mods vielleicht nochmal sprechen sollen. Es gibt jetzt auch regionale Mods, habe ich kennengelernt. Vielleicht mal mit denen sprechen. Hör mal, ich hätte da was. Das müsste vielleicht geändert werden in der Karte. Also es gibt da wohl eine Netiquette, die man beachten sollte, die ich einfach nicht wusste. Genau, also du bist noch nicht der Erste, von dem ich entsprechendes höre. Das ging mir auch schon so mit Menschen, die bei Wikipedia, was ja eigentlich ein ähnliches Prinzip ist, jeder Genau. kann irgendwie dazu beitragen. Was mir da halt auch schon selbst auch passiert ist in den Anfangstagen, aber ich auch von anderen Menschen kenne. Das ist halt vielleicht die Gefahr. Du bist sehr, sehr hoch motiviert, denkst jetzt, wow, ich kann jetzt hier selber meinen Teil dazu beitragen und dann fährst du wie gegen eine Wand und Genau. dann hast du plötzlich etwas was du als sehr positiv empfunden hast, wird dir plötzlich um die Ohren gehauen und du denkst dir, oh, was habe ich jetzt gemacht? Genau. Und was sind das für Flitzpiepen? Richtig, und es wird ja suggeriert, ne? Du brauchst keine Software, du brauchst einen Browser, hier bitte, melde dich an, editiere mit uns, ne? Und dann machst du es und dann kriegst du eine Klatsche. Ich sag, okay. Und jemand, der das erlebt, der überlegt sich dann vielleicht in Zukunft 2-3 Mal, ob er nochmal sowas tun möchte. Und das ist natürlich eine Gefahr, aber ich denke, auch an dieser Front hat sich sehr viel getan. Und gerade wenn du vielleicht ein paar mehr Edits in dieser Karte gemacht hast, ein paar mehr Dinge hinzugefügt oder geändert hast, dann wächst auch so die wahrgenommene Reputation in dieser Community, in Anführungszeichen. Ne? Dass ja, du, ist richtig, ja. Dass du dann schon sagen kannst, okay, ja, er hat jetzt schon 2000 sogenannte Change Sets eingepflegt, dann kann der, dann wird er schon ungefähr wissen, was er tut. Und die Möglichkeit, sich vorab zu informieren, ist auch gegeben. Und der Ton, den du erlebt hast, muss ich auch zum Glück sagen, ist eigentlich nicht die Norm, aber es ist halt sehr prägend. Richtig, weil die Norm ist eher, dass du sehr freundlich hingewiesen wirst. Du hast auch als Nutzer die Möglichkeit, wenn du noch nicht so besonders erfahren bist, zu sagen, bei deiner Änderung, die du hochlädst, setzt du ein Häkchen und sagst, ich möchte bitte, dass ein erfahrener Nutzer die Änderung, die ich getan habe, bewerte hinsichtlich ihrer Qualität. Natürlich kann der jetzt nicht sagen, ob der Weg oder die Parkbank oder was, die du jetzt entfernt oder hinzugefügt hast, ob die wirklich in der Realität auch existiert oder nicht mehr. Aber er kann sagen, es sind deine Quellen glaubhaft und hast du die syntaktischen Änderungen korrekt gemacht, wie sie erwartet. Genau. Ja. Ist ja auch nachvollziehbar. Ehrlich, das könnte ja jeder hin zum Kunst einmal sich anmelden und da einfach irgendwas löschen, anlegen, was nicht den Tatsachen entspricht. Dann hätten wir natürlich einen riesen kaputte Datenbank nachher und könnte ich ja auch zu meinem Gunsten nutzen. Wenn ich einen Kiosk habe, der an einer ungünstigen Stelle liegt, dann lösche ich einfach mal alle Radwege, die nicht an meinem Kiosk vorbeiführen und dann müssen sie alle bei mir vorbei, ne? Und das kommt natürlich auch vor, Vandalismus. Richtig. Ist nicht schön. Du musst dich da als Nutzerin ein bisschen reinfallen lassen. Aber wir können nachher gerne auch mal noch so ein paar Dinge zeigen, wie du vielleicht ganz easy irgendwie was machst, was dir wahrscheinlich niemand zur Last legt und wo du auch wirklich von profitierst. Da ich kann das auch jetzt gerade zum Beispiel. Ja, gerne. Was mir auch hinsichtlich des Gravelbikes sehr am Herzen liegt, ist natürlich auch eine Routenführung, die vernünftig funktioniert. So, da jetzt dein Komoot, in dem du eine Route geplant hast, auch als Grundlage die OpenStreetMap-Daten hat, kommst du vielleicht an einen Weg, wo Komoot möchte, dass du runterfährst und es ist eine alte Rückegasse im Wald. Ich wette, du hast es wahrscheinlich auch schon erlebt. Eine Rückegasse, völlig verfallen, es liegen ganz viele Stöcke und Baumstämme quer und zwischendrin sind noch alles von Wildschweinen zerwühlt. Und jetzt möchtest du natürlich, dass dieser Weg auch als das wiedergespiegelt wird, was er ist, nämlich eine alte, verfallene Rückegasse. Und das ist so die häufigste Änderung, die ich im letzten Jahr gemacht habe, an diesen Stellen hinzugehen und füge ein Merkmal hinzu zu diesem bestehenden Weg, weil nicht löschen, denn die Community möchte, dass die Datenbank möglichst vollständig ist und da ist nun mal ein Weg. Du kannst ihm aber ein Merkmal geben, das heißt abandoned, also nicht mehr in Gebrauch, vernachlässigt, genau. Verfällt langsam. Genau. Und das kannst du hinzufügen. Und dann können die Tools, die Datenbanken, die wie Komoot, die sich dann irgendwann diese Änderung ziehen, sagen, aha, ein Weg mit diesem Merkmal abandoned, den fügen wir nicht mehr als validen Routenweg oder als validen Weg, der einer Route zugehörig sein kann, ein. Das ist, finde ich, eine sehr niedrigschwellige und sehr effektive Möglichkeit, was zu ändern. Und auch wie du das tun kannst, ist nicht besonders schwierig, denn in OpenStreetMap, in der normalen Karte, die du unter openstreetmap.org öffnen kannst, ist ein Editor eingebaut, den du in deinem Internetbrowser benutzen kannst. Und der bietet dir auch super schön schon Möglichkeiten an Text, die du hinzufügen kannst, also so mit kleinen Bildchen, und der leitet dich da quasi so ein bisschen durch. Du musst da gar kein tiefes IT-Verständnis oder so haben. Und selbst die Anmeldung ist inzwischen so einfach, dass du dich mit deinem Facebook-Konto, mit deinem Google-Konto einfach anmelden kannst. Du musst nicht mehr einen Account anlegen, E-Mail schicken, Passwort setzen. Brauchst du alles nicht mehr. Und ja, dann sagst du nach deiner Tour, kannst sogar deinen Track hochladen, deinen GPS-Track, und den im Geiste nachvollziehen und dann sagen, ah ja, hier bin ich vorbeigekommen und dieser Weg, der war Mist. Und dann gehst du hin, klickst den an, fügst vielleicht dieses Wort hinzu oder sagst jetzt, der hat jetzt eine Kopfsteinpflasteroberfläche und keinen Waldboden, und dann schickst du das hoch. Und das sind solche kleinen Änderungen, die dir wahrscheinlich niemand zur Last legt. Da bin ich persönlich auch noch nie nach einer Quelle gefragt worden, wenn ich eine Änderung eingepflegt habe und gesagt habe, meine Quelle ist eigenes Wissen. Ja, okay. Ich bin wahrscheinlich mit meinen Beispielen natürlich direkt ganz groß eingestiegen, weil ich möchte natürlich so einen NRW-Radweg da mal eben kurz unterbrochen habe. Ne? Ja, das hätte ist ich. Das Ding. Genau, richtig. Ne? Das war schon eine Hauptschlagader, ja. Wenn du hast jetzt ein Merkmal geändert, das nicht nur ein einfacher Weg ist, sondern da gibt es dann noch ein übergeordnetes Objekt, das bei OpenStreetMap spricht man da von Relationen, also irgendwelchen Beziehungen, die jedes Objekt haben kann. Und du hast dann in dem Moment ohne Rückfrage eine große Radwegrelation in NRW kaputt gemacht. Richtig, und ja. Dann ist es natürlich schon vielleicht eher was, wo man auch nachvollziehen kann, dass vielleicht manche Menschen sich da erstmal. Ja, natürlich. Hab ich volles Verständnis für. Nur halt, wie gesagt, der Ton macht die Musik auch da. Ja, ne? Also, ja, natürlich. Klar, dass Menschen aufgeregt sind, wenn ich da die Radroute NRW kaputt mache, dann ist natürlich eine Herausforderung, dass natürlich jeder hin zum Kunst natürlich da auch eines kaputt machen kann. Ne? Das ist das Gefährliche bei so einer Open-Source-Geschichte natürlich auch. Ne? Genau. Dass es da keine, ich sage jetzt nochmal, keine Wertung gibt oder keine Freigabe gibt des Ganzen. Das macht es natürlich auch ein bisschen gefährlich für den, ja, ich sag mal, Betreiber dieser OpenStreetMaps, und dafür ist es natürlich wichtig, dass es so Menschen gibt wie den ich jetzt gar nicht so sehr ankreide, dass mich damals angepfiffen hat, der hätte recht gehabt, aber ne, wie sagst du, macht die Musik, ich hätte auch mit dem auch anders vielleicht kommuniziert nachher, wenn er mich anders angesprochen hätte, aber ja, da merkt man, es gibt da auch ein paar Leute, die achten drauf, ne? Die achten drauf, genau. dass die Karten auch wirklich ganz bleiben und nicht kaputt gemacht werden. Also es gibt da Leute, die so ein bisschen moderieren natürlich. Das ist genau. Wichtig. Das finde ich auch toll, und das ist, glaube ich, nee, das weiß ich auch, auch so Anbieter wie jetzt, ich habe oft genannt, Komoot zum Beispiel, ne, die bieten das Ding ja auch kostenpflichtig an, aber trotzdem nehmen natürlich gerne kostenlos die Daten aus der Community, die Menschen so bereitstellen, und dann sollten die natürlich auch richtig sein. Ne? Und auch das, weil du es gerade sagst, Komoot ist auch ein wunderbarer, niedrigschwelliger Einstieg, um da vielleicht auch was beizutragen, denn du kannst in Komoot, wenn du sagst, du planst deine Routen mit Komoot und plötzlich hast du einen Fehler, ist ja auch dein Gedanke immer mal, ich habe das schon oft gehört, ach, Komoot macht so eine schlechte Routenplanung. Meistens ist es gar nicht der Fall. Meistens ist einfach die Daten, die sind die Rohdaten, auf denen Komoot die Route plant, vielleicht nicht ganz optimal. Genau. Aber selbst da, und das ist dann super einfach, gehst du in Komoot einfach auf den entsprechenden Punkt in der Karte und kannst direkt dort sagen, ich möchte hier einen Fehler melden. Und was dann passiert, du beschreibst deinen Fehler und jemand, der bei Komoot angestellt ist und genau dafür zuständig ist, der wird dann der geht in den Tigerkäfig. Und der wird dann dort die Änderung einpflegen. Genau. Und auch das ist natürlich Teil dann dieses Geschäftsmodell, was du auch dann halt, wofür du bezahlst. Und genau, natürlich richtig. Die Routing Engine an sich und diese das nette Interface. Also ich nutze selber sehr gerne Komoot. Ich habe auch dort mir diese ganze Welt mal gekauft. Ja, habe ich auch. Und ich möchte das auch nicht vermissen. Ich möchte das nicht missen. Nee, ja, ist wichtig, also Komoot ist wichtig. Also ich habe mir jetzt schon in den letzten Tagen auch schon so einen ersten kleinen Workflow so ein bisschen gebaut. Also Planung mit dem B-Router und Komoot gleichzeitig zu planen, das ist gar nicht so verkehrt die Lösung. Weil ehrlich, ja, das kann man natürlich auch ein bisschen dissen. Also auch Komoot hat ja auch eine Gravelbike-Funktion, die man nutzen kann. Ne? Also plane Strecken mit Rennrad, Mountainbike, Gravelbike oder Herrenrad oder was auch immer. Aber ehrlich, die Gravelbike-Funktion bei Komoot, die ist unnutzbar, die ist grottig. Also ja. Ich habe damit keine gute Erfahrung gemacht und ich kenne auch niemanden, der damit gute Erfahrung gemacht hat. Also ich habe jetzt gerade, also wenn ich eine Gravel-Route geplant habe oder auch generell eine Route bei Komoot, ich musste da immer nochmal hinterhergehen und nochmal manuell gucken. Einfach, du lernst ja auch irgendwann so ein bisschen, das, was Komoot da gerade macht, könnte irgendwie Quatsch sein. Genau. Und dann planst du das vielleicht schon selber um. Genau. Das habe ich immer gemacht. Mhm. Jetzt war ich am Samstag, bin ich mal losgefahren, in den Wald übernachten und habe mir mit dem B-Router CX Berlin Gravel-Profil eine Route geplant und bin der einfach mal nachgefahren. Und die war wirklich, wie gewohnt, einfach super. Also da war zwar eine problematische Stelle drin, das lag aber nicht an der Routing-Engine von B-Router, das lag in dem Fall auch an einem schlechten Weg in OpenStreetMap. Der war halt faktisch nicht da und der hätte, B-Router hätte den nicht nutzen dürfen. Und ich musste dann irgendwie querfeld eintrapsen. Aber das kann ich und kann niemand dieser Routing-Engine angreifen. Nee, das stimmt. Der Rest war einfach wirklich allererste Sahne. Mir persönlich routet es oftmals zu konventionell. Also ich mag flowige Singletrails, die keine verblockten Stellen haben. Und das wird dort bewusst auch eher rausgelassen. Aber ich kenne halt die Mehrzahl der Gravelbiker in meinem Umfeld, stehen auch eher auf dem Standpunkt, sie möchten Waldautobahnen haben und sie möchten auch schnell fahren, weil die meisten kommen auch vom Rennrad. Mhm. Von daher vollumfänglich empfehlen kann ich diese Routenplanung mit CX Berlin oder einem ähnlichen Profil schon. Wenn du vielleicht mal noch den einen oder anderen Singletrack haben willst, dann kannst du mal gucken, ob du einen siehst, den du vielleicht einplanst, auf gut Glück. Genau, richtig. Geht meistens gut. Ja, das stimmt, ja. Also ehrlich, also ich habe jetzt mit dem, selbst in meiner Umgebung hier, ich habe mit dem B-Router und dem CX Berlin ein bisschen rumgespielt und habe mir, ich sag mal, heimatnahe Routen einfach mal ein bisschen neu geplant, also Strecken, die ich eh schon jahrelang fahre, einfach nur damit nochmal neu geplant und da habe ich echt nochmal Wege gefunden, wo ich dachte, stimmt, da kann ich ja auch lang fahren. Habe ich gar nicht im Kopf gehabt. Und die habe ich hier jahrelang wirklich umfahren und keinen Routenplan auf mir hat das mir vorgeschlagen, wenn ich mal aus der Stadt rausfahren will oder sowas, auf längere Routen. Und da habe ich wirklich einfach die Wege, die ich kannte in meiner Heimatstadt, auch erkannt als, stimmt, da kann ich auch mit dem Gravelbike lang fahren. So gerade so Feldwege zwischen Wohnbebauung und Eisenbahnlinie zum Beispiel. Da diese etwas breiteren Hundegassi-Wege zum Beispiel, ja. wo ich dachte, wie ich jung war, da gab es da mal einen Weg, wo wir als Schüler mal dann lang gelaufen sind. Aber jetzt mit dem Gravelbike, hey, wäre ich nie auf die Idee gekommen, da mal lang zu fahren. Und der hat mir das vorgeschlagen, gesagt, da ist ein Gravelweg. Da dachte ich, wie ist da ein Gravelweg? Ja klar, da kann ich wunderbar lang fahren. Spike genug für die Hunde, für die Spaziergänger und für mich mit dem Gravelbike. Das hat er aber auch nur gemacht, weil es ein pinker Weg ist. Ne? Ja. Pink ist die Farbe. Pink ist die Farbe. Habe ich jetzt auch gelernt. Pink ist die Farbe. Wieso ist Pink die Farbe? Das habe ich jetzt, ja. Ja, also ich habe, dazu gibt es einen netten Blogpost. Ich benutze den B-Router am häufigsten von einer anderen Webseite, also nicht CX Berlin, sondern die Webseite m11n.de. Und Markus Jaschen, der diese Seite betreibt, hat einen Blogbeitrag geschrieben, wo er nochmal erklärt, das Gravel-Overlay, das hat er prinzipiell von CX Berlin übernommen in seiner Instanz und dort erklärt er halt noch, was er getan hat, also Wege zum Graveln, weil das ist halt zum Beispiel bei CX Berlin nicht so extrem ausführlich beschrieben und hier hat er halt nochmal dargestellt, was du mit Pink siehst, dass du mit Pink mit dunklem Pink eine Unterscheidung hast zu hellem Pink. Dass du, ich weiß nicht, ob das bei CX Berlin auch schon gibt, aber bei ihm gibt es noch eine Möglichkeit, dass der Kopfsteinpflaster und Sandwege und ja, alles, was du vielleicht nicht fahren willst, dass der das nochmal separat darstellt. Genau. Pink mit schwarzen Punkten zum Beispiel ist ein Sandweg und was ist das? Schwarz mit, nee, irgendwas also du. Gelb mit schwarzen Punkten ist Kopfsteinpflaster, ne? Kopfsteinpflaster, genau. Das gibt es bei uns zum Glück nicht so häufig. Nee, bei uns auch nicht. Genau. Das sind so Ebenen, die man sich einblenden lassen kann. Also in der Webversion. Also ich nutze auch den m11n.de. Also den findet man auch einfacher unter browser.de. Dann kommt man an den ersten Link, den man oben anklickt, kommt man direkt auf diesen m11n.de. Und da kann man sich rechts oben mit so einem kleinen, es sieht aus wie ein Würfel, aber das sind so Layer, so ein Ebenen-Layer. Und da kann man draufklicken und kann sich zum Beispiel eine Ebene M11N Gravel einblenden lassen und zack, sieht man auf einmal auf der Karte überall so pinke Linien. Und diese pinken Linien, das sind Gravelstrecken. Also das sind wirkliche verdichtete Waldwege, genau. Die eine gute Oberfläche haben. Genau, weil die Frage ist ja, woher weiß denn das Programm, dass das eine Gravelstrecke ist? Jetzt kommen wir wieder zurück auf die Vorinfo, die wir gemacht haben, ne? OpenStreetMap. Und in OpenStreetMap haben ja selbst die Wege haben ja Tags. Ein Weg ist ja Asphalt, geteert, Sand, Kopfstein oder Waldboden verdichtet oder Schotter grob, Schotter fein oder unbefestigt. Und wenn du dem Programm jetzt sagst, zeig mir alle Wege an, die jetzt eine Stufe 2 zum Beispiel beinhalten und das sind verdichtete Waldwege zum Beispiel, dann zeigt er mir alle verdichteten Waldwege sofort in einer Farbe an, wie ich es gerne möchte. Und das ist halt in dem Fall pink. Und die pinken Strecken sind alles Strecken, die aus OpenStreetMaps heraus als gravelfähig konfiguriert sind. Boah, das hört sich wieder so schwierig an. Ne? Auch er blendet ja hier auf dieser Webseite m11n.de kannst du ja auch noch die Häkchen setzen für die CX Berlin Features, die du aus Berlin kennst. Ne? Da stimmt, da ist drunter, ja. Ich fand da gut, dass zum Beispiel die Wasserstellen sehr prominent dargestellt werden. Das habe ich in der Deutlichkeit noch nicht allzu häufig gesehen, wenn du nicht direkt danach suchst. Weil da kommen wir vielleicht auch noch nachher dazu, dass du manchmal nach Dingen suchen willst in der Welt irgendwo. Ja? Weil du die Route vielleicht noch gar nicht weißt, wo du sie hinplanen möchtest. Auch die sind bei der CXB Gravel Ebene mit drin, die Wasserstellen. Ich glaube bei der CXB Points of Interest. CXB. Ach da, ja genau, ein tiefer, genau. Da habe ich zum Beispiel auf dem Overnighter am Samstag eine wirklich zuverlässige Wasserstelle gefunden. Und da habe ich auch schon andere Erfahrungen gemacht mit den Daten in OpenStreetMap. Und öffentliche Toiletten ist auch sofort. Öffentliche Toiletten, genau. Sehr interessant, okay. Ich hab mir mal bei diesem Wasser, habe ich mir letztes Jahr für eine Mehrtagestour, die ich bei uns hier in der Nähe, in dem Mittelgebirge, in den Vogesen gemacht habe, mit einem Freund zusammen, hatte ich mir Wasserstellen rausgesucht. Es war halt im Hochsommer, es war im Juli. Und du kannst mit einer Webseite, die heißt Overpass Turbo, kannst du bei OpenStreetMap gezielt nach Merkmalen suchen. Dann gibst du da jetzt zum Beispiel ein, du suchst nach Punkten, die dieses Tag Drinking Water haben. Und da habe ich dann irgendwelche Dinge gefunden, habe mir da meine Route hingeplant und die waren dann doch sehr trocken. Ich weiß nicht, nach was er hier filtert, aber die paar, an denen ich jetzt vorbeigekommen bin, mit diesem Poise aus dem B-Router Overlay von CX Berlin, die hatten alle super Wasser. Klar, es ist noch vor im Jahr, aber das waren richtig solide Brunnen. Jetzt kann es natürlich sein, dass es einfach Zufall ist. Aber zum Beispiel zeigt es mir diese, die ich gefunden hatte, die so schlecht waren, die zeigt mir dieses CX Berlin Poi Overlay nicht an. Ja, das heißt, ich habe jetzt noch nicht geschaut, nach welchen Text die filtern, aber ja, das könnte halt. Ja, das ist toll. Also wer sich so als IT-Nörter finden, wir bei uns ja ziemlich gut wieder, tiefer reinfuchsen will da. Also in diesem B-Router gibt es auch, da gibt es Profile, die man sich anschauen kann. Das sieht schon sehr, sehr technisch aus. So richtig viel Text. Da kann man wirklich in so einer Textdatei kann man sich alles anschauen, wie das Ding konfiguriert ist. Da kann man, wie du eben sagtest, hier Tag gleich Drinking Water, das kann man sich alles da mit relativ einfacher, ich sag mal, Sprache dort auch selber als Profil personalisieren und anzeigen lassen. Also man kann sich auch ein komplett eigenes Profil anlegen. Was brauche ich eigentlich wirklich? Wenn ich jetzt mit einem Auto, viel mit dem Auto unterwegs bin und einen durstigen Hund habe, wenn ich auf Reisen bin, dann will ich mir was anzeigen lassen. Ich will mir Autobahn anzeigen lassen. Ich will mir Parkplätze mit Trinkwassermöglichkeiten anzeigen lassen zum Beispiel. Und nichts anderes. Nichts anderes interessiert mich. Da habe ich eine saubere Karte, habe nur genau die Informationen, die ich brauche, dort drin und mehr nicht. Das ist ein ganz einfaches Beispiel einfach nur. Aber so kann ich mir auch meine Profile halt selber komplett programmieren. Das ist schon, programmieren ist schon sehr hochgegriffen, ja. Das Wort. Das ist relativ einfach konfiguriert. Ich denke, wir sind da jetzt vielleicht an der Stelle, wo wir auch der Hörerschaft schon zumuten können, mal ganz kurz abzuschweifen und zu sagen, was passiert denn überhaupt, wenn du eine Route von A nach B planst? Gar nicht so technisch, aber so generell hast du ja dann einen Start und einen Zielpunkt. Und zwischen diesen Zielpunkten liegen möglicherweise hunderttausende andere Punkte. Und du willst jetzt über die Wege, die es dort gibt, zwischen den Punkten einfach durchfahren. Und jetzt muss der Computer das ja irgendwie ausrechnen. Wie macht er das? Jeder dieser Wege, die es dort gibt, der bekommt einfach einen Preis zugeordnet, einen Kostenfaktor. Und dann läuft die Routenberechnungsmaschine dadurch und schaut, okay, welche Wege muss ich denn jetzt nehmen, um am Ende die möglichst geringe Kosten, die möglichst geringe Menge an Kosten zu haben. Und so wird eine solche Route berechnet. Das ist eigentlich gar nicht so kompliziert, wenn man sich das so vorstellt. Und jetzt ist es das Schöne, wenn du, oder nimm dir Google Maps, ja, Google Maps routet dich mit deinem Auto oder auch mit dem Fahrrad von A nach B und hat jetzt irgendwelche festen Kriterien, wo sie sagen, das ist jetzt teuer, das ist nicht so teuer. Zum Beispiel wirst du mit einem Fahrrad eine Autobahn, die hat einen hohen Preis sozusagen, dann sagt der Computer, weil die so einen hohen Preis hat, ist alles andere, was ich sonst so an Verbindungen finde, selbst wenn es ein paar Kilometer länger ist, viel, viel günstiger. Und deswegen wählt er dann für diese Auswahl Fahrrad den Radweg und nicht die Autobahn. Also das ist einfach so die simple Vorstellung, die du haben musst. Und jetzt gehst du in Tools wie B-Router, die an dieser Stelle konfigurierbar sind, was viele andere Routenplaner nicht sind, gehst du hin und jetzt entscheidest du selber darüber, was dir wichtig ist, was für dich teuer ist. Wenn du nur S1-Trails haben willst, egal ob es sich jetzt ein paar Kilometer Umweg kostet, dann schreibst du einfach rein, S1-Trails sind total billig und dann wird die Routen-Engine versuchen, dir möglichst viele S1-Trails einzubauen. Wenn du jetzt sagst, du möchtest, du kannst es für Wege, kannst du solche Kosten vorgeben, aber auch genau für Punkte. Wenn du jetzt sagen willst, du möchtest niemals an einem Punkt Ampel vorbeifahren, dann weißt du diesem Punkt Ampel einen unglaublich hohen Kostenfaktor, ne, 5000 oder so zu. Und dann wird die Routen Engine alles tun, um zu versuchen, dass du nie an einer Ampel vorbeikommst. Ne? Genau, und das ist die Flexibilität, die du hast. Leider muss ich dazu sagen, das ist nicht so, dass du dich jetzt da hinsetzen solltest und da irgendwie rumklicken musst. Das geht nämlich in den meisten Fällen schief. Also, man muss sich beschäftigen, das ist richtig. Ich habe mir das mal angeschaut, das ist so ein bisschen Magie. Ne? Ist Logik hinter, die man sich erstmal antrainieren muss. Ja. Genau, und dann ist es so, selbst wenn du, sag ich mal, aus der Software-Ecke kommst, ist auch die Art, wie dort Dinge aufgelistet sind, nicht ganz so einfach zu verstehen. Aber wenn du dich auf so einem bestehenden Profil mal anschaust, was ist denn da schon bewertet und dann vielleicht damit anfängst, dass du sagst, okay, ich bewerte jetzt die Höhenmeter, die ich bereit bin zu berücksichtigen, die bewerte ich ein bisschen weniger stark, dann könnte das so ein kleiner Ansatzpunkt sein, wo du deine Route plötzlich selber anpassen kannst. Ne? Und wenn du dann irgendwie mehr Erfahrung kriegst, dann könntest du das weiter ausbauen. Und so habe ich zum Beispiel es gibt diese Doku von Transcontinental Race auf Vimeo, kannst du kaufen. On Board the Transcontinental Race heißt die. Und da hat eine Teilnehmerin auch dieses B-Router gezeigt und hat auch erzählt, dass sie dafür für ihre persönliche Transcontinental Race Planung auch so ein Profil nutzt, um das anzupassen, damit sie genau sagt, okay, ich will das und dies will ich nicht. Und dann, ja. Und schon macht es Sinn, dass es auch einen Markt gibt an Beratern, an Menschen, die sagen, komm, ich mach dir mal eine Reiseplanung für eine längere Fahrradreise mit deinen Vorlieben, deinen Wünschen fertig. Das ist nicht einfach mal eben, komm, ich mach Google Maps auf und zieh mal einen Strich durch die Landschaft, genau, und kassiere dafür ab, sondern dann programmiere ich wirklich etwas ein, was deine Vorlieben. Fährst du gerne Landstraße, fährst du gerne Alleen, fährst du gerne verdichtete Waldwege, hast du viel Durst unterwegs, möchtest du wenig Ampeln haben, das klärst du alles ab und dann programmierst du das und dann erst sagst du, okay, hier ist Start und da ist Ziel und jetzt schauen wir mal, was dabei rauskommt. Das ist wirklich ein Markt, wo ich mir schon vor langer Zeit mal Gedanken gemacht habe, ja mein Gott, wieso machen die Leute nicht einfach Komoot auf und lassen sich eine Route planen? Nee, wenn du was Längeres vorhast und jetzt wie so ein Transcontinental Race, das ist ja ein ziemlich komplexes Ding, weil es durch ganz Europa geht, so ein Rennen, wenn du da eine Strecke planen möchtest, da musst du schon ganz genau wissen, wer du bist, was du leisten kannst und was du überhaupt fahren solltest und fahren darfst. Aufgrund deines Materials zum Beispiel. Wenn du sagst, komm, ich habe jetzt ein Fahrrad, da kann ich jetzt keine Gravel fahren, ich kann keinen Schotter fahren, weil ich habe jetzt die nächsten 18.000 Kilometer habe ich jetzt nur die Rennradreifen zur Verfügung, dann hast du ein anderes Profil dafür halt, ne? Genau. Ja, also das generell ist mein Empfinden auch, dass Routenplanung auch nichts zwingend so Triviales ist. Also du gerade Komoot, du hast da oft viel Schrott in den Routen, die du dort richtig, siehst. Wir haben zum Beispiel jetzt bei uns in der Region im Saarland dafür extra gesagt, wir brauchen gerade für diese wachsende Gravel-Community eine Liste mit kuratierten Routen, die Fahrradfahrerinnen gescoutet haben, die von denen du weißt, die wissen ungefähr, was sich gut anfühlt, was für die breite Masse fahrbar ist. Und die bieten wir dann dort separat an. Weil in Komoot, in den Anfangstagen, die ich das benutzt habe, gerade auch damals noch eher zum Wandern, mein Gott, da habe ich irgendwie so furchtbare Erlebnisse gehabt, wo ich einfach gedacht, das macht mir gar keinen Spaß, hier lang zu wandern, das ist super langweilig oder ja, einmal das und dann der routet dich über die Landstraße, obwohl du 30 Meter weiter einen besten Waldweg siehst, ne? Ja. Habe ich auch gehabt mit der Gravelbike-Planung. Der hat mich über Landstraßen geroutet und ich habe dann in den Wald reingeguckt und so, Moment mal, da ist doch ein Waldweg, da kann ich mit dem Rad super lang fahren. Wieso hat er mich nicht darüber geroutet, ne? Ja. Ja, das ist schon gar nicht so unkomplex, da gebe ich recht. Und natürlich was Wichtiges bei dieser Routenplanung, wenn man sowas natürlich scoutet und bereitstellt, da ist was ganz Wichtiges, was so Routenplaner ja nicht bieten, die Frage, darf und sollte ich da auch andere Menschen drüber schicken? Also es gibt ja auch Strecken, die jetzt mal über einen Hof führen zum Beispiel, von einem Bauernhof führen. Ja, da gibt es manchmal eine Duldung, da gibt es Wegerechte, die öffentlich sind oder sowas. Oder es gibt ja auch schon mal ein Tor, was da schon mal einen halben Tag zu ist, weil die Rinderherde darüber vegetiert. Da sind so gescoutete Routen doch schon enorm sinnvoller, als nur auf Komoot zu vertrauen, gerade wenn ich so... Ich sag mal, so ein Event plane, sei es nur dieses Jahr ein ITT zum Beispiel, ne? Da möchte ich jetzt niemandem eine Route zumuten, die nicht abgefahren worden ist. Stell dir vor, du machst dein Event und du fährst dann mit 35 Leuten en bloc der Bäuerin durch ihren Innenhof. Ja, sicher. Also das ist natürlich, die hat dann wahrscheinlich nichts dagegen, wenn du das allein machst. Genau, ja, aber genau, richtig. Genau. Oder mit 150 Mann, wenn man wieder darf nach der Pandemiezeit. Genau. Ich glaube, die schmeißen ein paar Melkeimer hinterher, ne? Genau. Das finde ich auch nicht prickeln, ne? Oder auch spätestens der Hofhund, der bremst sich ein mit seiner Kette. Genau. Hast du mal eine Hundeerfahrung gemacht, die negativ war mit dem Rad? Weil das höre ich ganz oft im Podcast. Ja, doch, hab ich, aber ehrlich, das ist keine Hundeerfahrung, sondern das ist eine Hundehaltererfahrung. Das war auch auf dem Arbeitsweg. Da hat man ja, man sieht ja von Weitem schon einen großen Hund und man sieht den Hundehalter irgendwo so 20, 30 Meter daneben und aus weiter Entfernung klingelt man natürlich. Ne? Man will ja auch nicht, dass der Hund einfach so, dass sie wissen, da kommt jemand. Genau. Mach ich immer. Ich klingel Immer. Da gibt es kein Pardon. Ich klingel jeden an und wenn die sich beschweren, das ist deren Pech und wenn die sich bedanken, das ist auch gut. Und da war ein Hundehalter, da habe ich geklingelt und der hat schon von Weitem mich angeschrien, da ist genug Platz, du Piep. Habe ich wirklich, ne, was willst du denn? Ne? Und wie ich dann so auf seiner Höhe war und dann gesagt habe, ich wollte auch nur hinweisen, hat er seinen Hund auf mich gehetzt. Ach, und das war kein kleiner und kein langsamer Hund. Und da muss ich die Luftpumpe zücken. Ne? Also das war schon echt nicht angenehm. Das arme Tier. Also der Hundehalter war echt asozial. Ja, das erlebe ich. Ich bin selber Hundehalter und ich erlebe auch sowas, was du erzählst, genauso oft. Also das, das ist natürlich etwas, was du leider nicht in OpenStreetMap-Tags abbilden kannst. Die Frequenz. Ja, genau. Die Frequenz der potenziell seltsamen Menschen, die dort unterwegs sind. Ja, das stimmt. Aber, ja, mein Gott, man kann doch, da kommt mir jetzt gerade on the fly eine Idee. Ich kann ja auch so, wie heißt das, so No-Go-Areas mir einblenden in diesem B-Router. Genau. Und kann sagen, guck mal, da ist ein Hundeplatz, da möchte ich jetzt nicht unbedingt mit dem Fahrrad drumherum fahren, weil das ist ja, erstens will ich die Hunde nicht stören und zweitens ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich da viele, viele Hunde, manchmal sogar angeleint auch da antreffe, einfach höher und damit die Punkte möchte ich umfahren. Habe ich schon am Spiel einen tollen Punkt vom B-Water erklärt, es gibt No-Go-Areas, die ich mir selber einplanen kann. Und die kannst du ganz einfach in dem Webinterface als so eine kreisförmige Zone ziehen. Mhm. Es ist auch super, sag ich mal, du willst von A nach B, aber die Route geht über den Müllerberg bei dir um die Ecke, keine Ahnung. Ja, du warst da aber schon tausendmal. Und dann kannst du sagen, okay, du ziehst deine No-Go-Route rüber und dann wirst du automatisch über einen Weg geführt, den du vielleicht noch nicht kennst. Und das ist auch eine tolle Sache. Ja, das ist super. Ich habe auch hier auf meiner Standardstrecke, fahre ich auch durch einen Stadtteil von einer größeren Stadt bei mir in der Nähe. Ich möchte den Namen nicht unbedingt nennen, aber durch diesen Stadtteil möchte ich eigentlich noch niemals mit dem Auto durchfahren. Also selbst in roten Ampeln darfst du mit dem Fahrrad nicht halten, weil wenn du anhältst, hast du noch einen Rahmen nachher in der Hand. Also da willst du eigentlich nicht durchfahren durch den Stadtteil. Und da habe ich eine No-Go-Area für mich draus gemacht. Bumm, ja, cool. Holte der mich nicht mehr durch. Und du kannst es dann noch weiter treiben. Wenn du nämlich tiefer einsteigst, hast du sogar die Möglichkeit, eine Beschreibung vieler No-Go-Areas hochzuladen und in der Routenplanung mit zu berücksichtigen. Also es gibt wohl ich habe mir das selber noch nicht angeschaut, aber es gibt ein Dateiformat, in dem du beliebig viele und beliebig geformte No-Go-Areas beschreiben kannst und dann kannst du das dem B-Router hinwerfen vor der Routenplanung und dann nutzt er die alle. Also dann sagt er überall da, wo ich in dieser Datei finde, dass eine No-Go-Area ist, baut er die da. Das ist eine normale JSON-Datei, eine GeoJSON. Genau. Das ist echt eine tolle Funktion. Also Hut ab, Chapeau, das ist echt ein tolles Ding. Also wer Strava durchgespielt hat, geht zu Komoot. Wer Komoot durchgespielt hat, der guckt sich B-Router an. Und was wir jetzt noch den Hörerinnen nicht gesagt haben, du hast auch die tolle Möglichkeit, so eine B-Router-Route mit deinem Android oder iOS bin ich nicht sicher, ich bin nur leider aus der Android-Ecke, diese genau wie bei Komoot gewohnt mit Sprachnavigation abzufahren. Denn B-Router, die zugrunde liegende Routing-Engine, die arbeitet mit verschiedenen Karten-Apps auf Android zusammen. Und du hast dann die Möglichkeit, von der ich jetzt persönlich nicht technisch weiß, wie du das genau tust, aber es geht und das findest du im Netz, wie das beschrieben, wie das geht, dann lädst du diese Route drauf und dann navigiert dich der mit Sprachansage. Und gerade wenn du jemand, ich habe zum Beispiel Bekannte im Freundeskreis, die möchten Komoot aus ideologischen Gründen nicht benutzen. Ja? Mhm. Verständlich, ja. Könnten aber dann dort eine sprachgeführte Navigation Outdoor haben, die wahrscheinlich genauso gut funktioniert. Ja, aber bei Android, ja, da gibt es auch eine Android-App für, aber für iOS, meine ich, gibt es keine iOS-App für. Das ist die Herausforderung. Die B-Router-Engine arbeitet auf jeden Fall mit mehreren Karten-Apps auf Android zusammen. iOS bin ich immer so ein bisschen, weiß ich nie so richtig. Siehste, bin ich wirklich gar kein Experte. Schon haben wir uns Unterschied. Ich mache nur iOS, siehst du. Und da bin ich bei B-Router an die Grenze halt gestoßen. Da gibt es halt keine App für. Und ja, deswegen habe ich noch weiter in Komoot, weil mit B-Router plane ich alles, exportiere es, importiere es zu Komoot und schleife das mal ein bisschen fein. Das heißt, die groben, auch wenn es eigentlich falsch ist, weil mit B-Router kannst du die viel feinere Planung mitmachen, aber ich nutze halt Komoot, weil dann geht es halt direkt und besser und smooth auf meinen Wahoo. Ja, das heißt, ist bei mir genauso. Also ich mache das ganz genau wie du. Ich plane mit B-Router, gucke mir das in Komoot nochmal an. Ich gehe über 90% der Routen, die ich plane, sowieso nochmal drüber. Und dann bei Komoot in der Datenbank, das ist ja auch schön, ne? Das hält dir einfach das in deinem Webprofil, dann hast du es verfügbar. Es sei jetzt mal dahingestellt, ob die Art, wie Komoot da die Daten präsentiert und speichert, wirklich toll ist. Ich finde das eher umständlich, aber wie du sagst, sie fliegen halt auf mein Wahoo. Genau. Und ich muss mich dann nicht mehr kümmern. Genau, auch unterwegs mal eben kurz die Strecke kurz runterladen, zack, aufs Wahoo drauf und fertig. Ne? Das ist halt, das ist das Schöne. Ja, das hat schon was. Wo du sagst, was haben wir noch alles nicht erzählt? Ich glaube, da können wir Stunden noch drüber erzählen, ja, über kannst, das B-Router, das ist Wahnsinn. Ja, oder auch OpenStreetMap, also das da, aber da gibt es sicher auch Podcasts zu, die sich da aus einem anderen Blickwinkel dem widmen, wer da Interesse hat. Was können wir sonst noch, also ich glaube Achso, du kannst dir vielleicht, wenn du es bei, wie du es bei Komoot kennst, Komoot zeigt dir ja auch die Übersicht, welche Routen oder welche Straßentypen, welche Oberflächen. Ja, genau, das kann man sich unten einblenden. Das hast du da auch, das kannst du auch einblenden lassen. Genau, das ist wichtig, genau richtig. Einmal das Profil einblenden lassen, das habe ich auch lang gesucht, das ist total versteckt, das ist ein riesen fetter Button unten rechts, da kann ich mir das Höhenprofil der Strecke anzeigen lassen. Genau. Das ist total simpel, also ehrlich. Also ich revidiere meine erste Aussage, die ich vor Monaten schon gemacht habe, auch im Freundeskreis, im B-Router, nee, das Ding kann nichts. Doch, das Ding kann richtig viel. Und muss ich ein paar Minuten beschäftigen, um da mit der Bedienung erstmal ein bisschen zurechtzukommen. Und ich persönlich finde, dass die Art, wie das Höhenprofil in B-Router gerendert ist, deutlich besser als all das, was ich sonst so kenne. Die erinnert mich so ein bisschen an die Seite quäldich.de. Dort sind die, stimmt. Dort sind nämlich die Passauffahrten ähnlich kodiert und du siehst hier, ich muss immer dran denken, dass die Hörerinnen das ja jetzt nicht sehen. Richtig. Also du hast eine Farbkodierung des Gradienten. Also wenn du hohe Steigung hast, bist du dunkelrot. Wenn du flache Stücke hast, dann bist du eher gelb oder wenn du abfallend bist, bist du grün. Und sehr schön dargestellt alles. Ja. Auch groß. Ne? Und ich habe ich habe es auch erst letztes Jahr, Anfang letzten Jahres mal wirklich genutzt und damals war es auch noch ein bisschen zäh, wenn du eine Route geplant hast, die länger als 300-400 Kilometer war. Aber auch das ist heute nicht mehr so. Und das hängt auch wohl damit zusammen, auf welchem Server diese Instanz läuft. Denn das wäre jetzt nochmal die Nummer nerdiger. Oh ja, jetzt geht es nochmal in den tiefen Nerdkeller, ja. Du kannst, nur dass es erwähnt ist, also du kannst dir dieses ganze B-Router-Setup selber aufsetzen, zum Beispiel auf deinem eigenen Rechner auch lokal und kannst es dort nutzen. Dann bist du auch nie mehr auf dem Internet angewiesen an der Stelle, außer für die Daten, die du von OpenStreetMap beziehst. Genau, die natürlich altern, ne? Genau. Ne? Ab nächsten Tag sind die Daten natürlich alt. Das ist ein ganz, ganz spannendes Thema, OpenStreetMap und Altern. Also ich habe meinen ersten Beitrag zur Karte oder zur Datenbank in OpenStreetMap war so 2006, 2007 rum und da hat das eine Woche gedauert, bis du diese Änderungen auf der Karte wiedergefunden hast. Wenn du das heute machst, gestern Abend habe ich eine Änderung gemacht von einem Waldweg und das war nach fünf, sechs Minuten war das Ding in der Karte live. Wow. Und das ist natürlich schon eine tolle Sache. Ja, das stimmt. Bei Komoot habe ich schon erlebt, die sagen zwar, wir updaten alle 4 Wochen die Karte durch. Das ist das, was Komoot in ihrem Hilfebereich schreibt. Aber da hat es bei mir Wochen gedauert, viele, viele Wochen, bis da eine Änderung eingepflegt war. Ich habe die dann extra nochmal darauf hingewiesen. Dann ging es auch recht schnell. Ne? Und hier bei Markus Jaschen, bei seinem m11n.de, der schreibt alle, viermal am Tag. Vier, ne? Stunden, ne? Oder genau, viermal am Tag. Viermal am Tag macht er ein Update von OSM. Das heißt, viermal am Tag wird alles geupdatet, was bei OSM neu reinkommt. Das ist schon beachtlich. Was denkst du eigentlich, wie groß die gesamte Datenbank von OpenStreetMap ist? Ach, allem, was es gibt? Ach du meine Güte, da hast du mich aber. Ey, das kann ich. Also ich komme nicht aus der IT-Infrastruktur. Ich habe da keine. Aber mich hat es überrascht. Also ich überlege gerade, worüber reden wir? Wir reden da über. Also du meinst jetzt nicht Kartenmaterial, sondern wirklich die Metainformation, ne? Die Karte, also die Größe, sag ich mal, du bist ja als, keine Ahnung, heutzutage lebst du ja als Computernutzer mit deinen externen Festplatten im Bereich Terabyte. Mhm, genau. Und also ich persönlich habe mir gedacht, weil ich ja gestern so ein bisschen recherchiert hatte noch tiefer, ich habe mir gedacht, wow, die ganze OpenStreetMap-Datenbank, das muss mehrere externe Festplatten füllen. Ist völliger Quatsch. Nee, glaube ich nicht, nur, nee. Das sind nur gerade mal 100 Gigabyte. Das hat mich wirklich... Bitte was? Wie 100 Gigabyte? Gigabyte. Wow. Also ein Terabyte hätte ich jetzt aus der Tasche gezogen. Wie gesagt, so knapp unter ein Terabyte vielleicht noch, weil das sind ja... Weil wir reden ja über Metadaten. Das ist ja wirklich, wie du eben sagst, Text, die ja gespeichert werden. Ja, das... Also, ist Wahnsinn. Schön programmiert. 100 Gigabyte. Genau. Passt ja auf einen USB-Stick drauf mittlerweile. Ja. Nicht. Du öffnest dich ganz neue Ideen, okay. Also klar, das hat mich nämlich auch, weil ich habe mich ja auch gefragt, als ich gelesen habe, der lädt das 6-mal runter und klar, der macht nur wahrscheinlich auch nur Teil-Updates und wahrscheinlich auch vielleicht, keine Ahnung, also wenn ich mich da reinversetzen würde, ich würde wahrscheinlich dann die Region, in der ich lebe, also das Land, vielleicht dann Deutschland, öfter updaten als den Rest der Welt. Ja, richtig. Oder wenn du sagst, du machst ein Delta-Update, alles das, was geändert ist, fertig. Ne? Was neu ist, nimmst du genau. Dir und aktualisierst es. Genau. Ja. Interessant. Also, jetzt sind wir schon ganz schön tief eingestiegen, ja. Genau, dann lass uns doch mal gerne noch mal ein bisschen spielerischer werden. Genau, weil ne, man kann ja nicht nur so eine schnöde, dröge Navi-Planung oder so, ich will zum Pommes essen nach Holland fahren planen, man kann ja noch was viel Tolleres damit machen. Ich glaube, im letzten Podcast haben wir damit wieder gefährlichen Halbwissen drüber erzählt. Ich glaube, darauf wolltest du hinaus, ne? Genau. Wanderer. Also es geht um Wanderer geht's, genau. Genau, da haben wir letztens im Podcast schon drüber erzählt. Also sagen, Mensch, Wanderer ist toll und super, gut, man kann auch kacheln und sowas, aber so richtig sind wir nicht hintergestiegen, so was soll das Ganze eigentlich so richtig wirklich, ne? Ja. Also das große Ding generell ist ja immer Gamification. Oh ja. Springt ja jeder drauf an, also ich nehme mich da nicht aus. Natürlich, ich auch. Manche Menschen jagen Strava-Segmente, das ist für mich irgendwie nicht möglich, dazu bin ich einfach zu schlecht, zu schwer, zu unsportlich. Nee, ich will es auch nicht mehr. Dann gibt es die Möglichkeit, dass du die Kacheln kommen, glaube ich, von VeloViewer, wenn ich das richtig Ja, genau, VeloViewer weiß, sind ne? Kacheln, ja. Also es gibt dieses VeloViewer-Tool, auch eine Empfehlung von mir, also kostet irgendwie einen Zehner im Monat, im Jahr. Und im Jahr, du, genau. Kriegst du eine tolle Statistik über das, was du gemacht hast, wenn du da Bock drauf hast. Ne? Genau, über deine Daten, auf die du sonst keinen Zugriff drauf hast. Also Strava zum Beispiel. Da sind verdammt viele Daten gespeichert aus deinem GPS-Gerät. Die siehst du niemals, die sind aber da. Und die siehst du nur über so VeloViewer, über eine Schnittstelle, die übers Exportieren da alles nochmal rauszieht. Das ist sehr interessant. Ja, da habe ich auch diese Eddington-Number kennengelernt. Kennst du die? Nein. Der VeloViewer? Nein. Das, ich kann das nicht mathematisch korrekt erklären, aber das ist ganz, ganz verrückt. Das ist eine Zahl, die berechnet wird für deine Fahrten in diesem Jahr. Und die ist dergestalt, dass du, wenn du zum Beispiel 10 mal 10 Kilometer gefahren bist in diesem Jahr, dann wäre deine Nummer 10. Wenn du 50 mal 50 Kilometer gefahren bist, wäre die halt 50. Und das heißt, um diese Nummer, diese Metrik, wenn du da drauf stehst, irgendwie, dass du da möglichst hohe Zahl erreichen willst, musst du sehr oft sehr lange Strecken fahren. Ach du meine Güte. Auch noch nachdenken. Genau. Das ist irgendwie, das ist ganz lustig. Meine war, glaube ich, letztes Jahr, ich glaube, 35 oder so. Das heißt, was du da rauslesen kannst, ist, dass ich im Jahr 2020 35 Mal Rad gefahren bin, mit Strecken, die 35 Kilometer lang waren. Ach, guck mal. Ja, okay. Dann haben natürlich Pendler haben natürlich einen Vorteil, ja, weil die immer, so wie ich, die gleiche Strecke immer fahren. Gleiche Streckenlänge, genau. Ja, aber die gehen ja nicht hoch. Die Nummer wächst ja nicht, die bleibt ja klein. Die Nummer nicht, aber die Anzahl, ne? Genau, ja. Genau. Genau. Ja, so gibt es Spielereien. Und auch die Kacheln, die du bei Veloviewer hast, da weiß ich jetzt nicht mehr, ob die irgendwie auf OpenStreetMap basieren oder nur auf den auf dem Koordinatensystem der Welt. Also die splitten quasi die ganze Welt in einzelne Kacheln und du kannst dann sammeln. Du kannst dann sagen, okay, du hast in deiner Region 100 Kacheln und jetzt ist dein Ziel, dass du die alle abfährst. Dann hast du für dich dieses Ziel und dann kriegst du deine 100 Kacheln. Genau. Ja, da gibt es auch eine Anleitung hier bei Markus Jaschen auf seiner Seite, habe ich gesehen. Ah ja. Genau, der jetzt auch verlinkt. Genau, auch alles. Genau, alles verlinkt. Aber Wanderer, also das sehe ich immer, also woher kenne ich Wanderer? Meine Strava-Bekannten. Bei meinen Strava-Bekannten steht das dann in den Bemerkungen, in den Details zu den Fahrten. Da steht dann Wanderer 15 neue Kilometer. Genau. Sag ich, ja, was ist denn das? Am Anfang dachte ich, gehen die jetzt wandern mit dem Fahrrad oder was geht denn jetzt hier ab? Also ich habe mir so gedacht, okay, ich habe mir das mal angeschaut, habe mir meinen Gedanken gemacht, okay, also ein bisschen recherchiert, ohne jetzt wirklich dahinter zu sein. Man kennt das so, ne, mit Erdnüssen auf dem Sofa und die Frau guckt Fernsehen, was man nicht sehen möchte, guckt man sich an, was Wanderer macht, dann ist das da, ja, irgendwie, man sollte alle Strecken abfahren, die es so gibt. Also Straßen, Wege und da. Genau. Der Gamification-Anteil ist, glaube ich, da besteht darin, dass man Strecken fährt, die man noch nicht gefahren ist. Genau. Immer neue Strecken kennenlernen. Es sind eigentlich, für mich sind zwei Komponenten. Das eine ist, wie du sagst, du möchtest neue Wege erkunden. Genau. Das zweite ist, du bist kompetitiv und möchtest in deiner Region derjenige oder diejenige sein, die möglichst viele Punkte machen. Denn, ach, gibt's da Punkte dafür? Ja, was nämlich, wie nämlich das Wanderer generell funktioniert, das nimmt deine Strava, also du connectest dich mit deinem Strava-Profil auf Wanderer, dann hast du automatisch dort einen Account und dann analysiert Wanderer die Fahrten, die du auf Strava hochlädst und schaut sich an, was für Straßen bist du gefahren? Und dann geht Wanderer hin und schaut, sind diese Straßen, die jetzt in dieser Route enthalten sind, in diesem GPS-Track, den du gefahren hast, sind die für mich relevant? Das heißt, es gibt eine Bewertung, der Entwickler von Wanderer hat eine Festlegung getroffen, dass zum Beispiel nur Straßen fahrbar sein dürfen, die für Fahrräder zugelassen sind. Ah, ja, das also heißt also... Da bist du auch wieder bei dem OpenStreetMap-Aspekt. Gesperrte Straßen nicht, ja, okay. Genau, du kriegst Punkte für valide Straßen. Und was valide Straßen oder Wege sind, entscheidet der Entwickler von Wanderer. Aber das ist super. Also da sind die meisten Straßen oder Wege, die du auch fahren darfst mit dem Fahrrad und kannst, sind da auch drin. Ja, manche Innenhöfe oder so hat er dann nicht mit berücksichtigt, brauchst du aber auch nicht. Und jetzt ist es so, auch wieder OpenStreetMap teilt ja die Welt in Regionen auf, bis hinunter zur kleinsten Ebene, die es in dem jeweiligen Land gibt. Ja, bei uns sind das dann die ist es noch tiefer als Gemeinde? Was gibt es unter Gemeinde? Sind auch noch Stadtteile gibt es auch noch, ne? Gemarkungen, wie auch immer. Ja. So, und jetzt sagt Wanderer, okay, ich sehe diese jeweilige Region als einen Teil an und vergebe für diese Wege, die ich dort drin kenne, Punkte und sage, wenn du alle Wege in dieser Region gefahren hast, dann bekommst du einen Punkt pro Meile. Aha. Und dann hast du prinzipiell, sage ich mal, zum Beispiel bei mich für den Stadtverband Saarbrücken, wo ich jetzt wohne, da sind es 3.800 wertungsfähige Meilen, glaube ich. Ui. Oder Kilometer. Und jetzt kannst du das, was da an möglichen Wegen ist, bis maximal 200% an Punkten kriegen. Klingt jetzt komisch, aber wozu dich diese Gamification bei Wondra motivieren will, ist natürlich möglichst viele unterschiedliche Wege zu fahren, aber auch möglichst vollständig zu werden. Wenn du jetzt in deinem Dorf schon 25% aller verfügbaren Strecken erradelt hast, bekommst du nämlich einen Bonus. Ach du meine Güte. Dann kriegst du einen 25%-Punkte-Bonus. Das heißt, wenn du kompetitiv unterwegs bist, mit deinem Nachbarn oder deiner Nachbarin, Fahrradbuddy, dann kannst du natürlich dir einen Vorteil verschaffen, indem du versuchst, erstmal eine Fläche möglichst komplett abzudecken. Weil jedes Mal, wenn du eine gewisse Schwelle reißt, kriegst du einen Bonuspunkt dafür. Wohingegen, wenn du nur Kilometer sammelst, du nur die einfachen Punkte bekommst. Und das heißt, bei 25% aller Strecken gibt es 25% Bonus, bei 50% gibt es dann nochmal 10, bei ach du meine Güte. 90 gibt es nochmal mehr und bei 99 gibt es dann nochmal einen dicken Bonus, weil das heißt halt, wenn du das geschafft hast, dann bist du wirklich sehr engagiert. Und im Endeffekt kannst du für jeden, ich sag nicht Kachel, aber für jeden Bereich, den stellt dir Wondra auch dann immer schön dar, farblich, was zu einem Bereich gehört. Für jeden Bereich kannst du 200% der dort vorhandenen Kilometer in Punkten bekommen. Okay. Das ist so das Prinzip. Also hast du 100 Meilen in einem Bereich, fährst die alle ab, dann hast du dadurch 200 Punkte erworben. Und dann gibt es für jede Region, die Wondra kennt, gibt es ein Leaderboard. Und da siehst du jetzt für genau diese Region das Ranking, sag ich mal. Also du kannst es so schön klein aufteilen. Der beste Fahrer der Welt hat, glaube ich, gerade 0,6% oder 0,06% der Welt erradelt. Also das ist schon absurd, wenn du da hast du dafür Möglichkeiten hast. Ja, mich motiviert es gerade seit ein paar Monaten total, um einfach bei jeder Tour oder sage ich mal bei vielen Touren einfach ganz neue Ecken zu entdecken. Und was du entdeckst, finde ich persönlich schon phänomenal, weil du klar, manchmal hast du, so wie ich es eben erzählt habe, so eine Rückegasse, wo du durchfahren sollst, um den Punkt zu kriegen. Na, dann nimmst du halt dein Gravelrad und trägst es halt diese scheiß Rückegasse runter. Ja, aber wie du sagst, jetzt gerade, auch gerade zu der aktuellen Zeit, wo wir höchstwahrscheinlich auch gerade, ne, wir sind immer noch in der Corona-Pandemie-Zeit für die Hörer, die uns vielleicht noch ein paar Jahre später hören, aber wir sind gerade zu einer Zeit, da gibt es auch noch Einschränkungen, wir dürfen gar nicht in gewisse Bundesländer einreisen. Wir sind so ein bisschen eingeschränkt in der Bewegung, aber trotzdem ist sie gar nicht so eingeschränkt, weil ehrlich, man kann so viel tolle Strecken um sein Haus drum, um seinen Wohnort drumherum fahren. Also als Radfahrer, glaube ich, muss man sich gar nicht groß einschränken, außer dass man halt nichts Weites mehr sieht. Aber wenn ich dran denke, was ich hier noch für Strecken habe, ich abfahren kann, und gerade so 20 Kilometern, da kann ich tagelang fahren. Ne? Ja. Und das kann man mit Wondra natürlich dann auch gamifizieren und sagen, komm, jetzt mache ich eine Battle draus. Welche Wege habe ich noch gar nicht hier zu Hause abgefahren, wenn ich gerade nicht ins andere Bundesland oder bei mir jetzt nach Holland rüberfahren darf oder nach Belgien rüberfahren darf, dann mache ich halt die Strecken bei mir hier in meine Hut unsicher. Genau. Die ganze Welt hat übrigens 63 Millionen Kilometer. Ah, ich sehe es gerade. Ich habe gerade mal eingeloggt auf Wondra. Ich habe gerade nicht mehr in den Account geklickt hier. Ja. Beachtlich. Sehr beachtlich. 26.000, oder fast 27.000 Menschen machen mit. Wow. Und der Führende hat 0,11% der Welt erkundet. Der Führende. Wahnsinn. Als Einzelperson, ne? Das ist schon. Ja, das musst du erstmal machen. Ja. Wahnsinn. Und er hat erst dieses Jahr erst 1529 Kilometer gefahren. Genau. Nicht schlecht. Ja, also mir, wie gesagt, mir macht es sehr viel Spaß und es motiviert halt immer wieder neue Ecken zu sehen. Das ist Wondra. Und das kann man, wie gesagt, muss man halt mit Strava verknüpfen. Damit es auch die Daten bekommt, kann es sein, dass Wanderer dann nur die Strecken, also die Fahrten nimmt, die öffentlich gestellt sind, oder braucht er ein bisschen zum Laden bei mir gerade? Ich habe meinen Account gerade eben verknüpft und gut, der sagt mir, kostenloser Account kann eh nur die 50 letzten Fahrten analysieren. Ja. Beim kostenlosen Account. Ich bin noch nicht so ganz dahinter gestiegen, weil ich hatte das mir damals geklickt und der hatte deutlich mehr als 50 drin, als ich noch keinen Bezahl-Account hatte. Mhm. Inzwischen habe ich einen Bezahl-Account, das kostet, weiß nicht, 30 Euro im Jahr. Und genau, das ist es mir wert, allein um den Craig zu unterstützen, der das programmiert, weil es macht mir super viel Spaß und das ist es mir wert. Und die privaten Fahrten, also wenn ich es programmieren würde, würde ich die wahrscheinlich nicht reinnehmen. Mhm. Kann ich aber jetzt nicht genau sagen. Ja. Okay. Interessant. Also das ist Wanderer. Das heißt, das ist eine Gamification und jeder, der das nutzt, der kann das direkt in Strava anzeigen lassen. Es wird dann direkt auch angezeigt, nachher, wenn man die Fahrten abspeichert, auf Strava hochlädt, dann wird das im Feld hier Beschreibung der Strecke, wird das mit eingetragen, wie viel neue Wegstrecke man gefahren hat mit Wanderer. Genau. Das habe ich mal gesehen. Deswegen, sehr interessant. Siehst du, haben wir uns doch mal aufgelöst und haben mal ein bisschen zur allgemeinen Bildung der Biker zugetragen hier. Hat ja, was? Ja, beim letzten Mal einfach nur mal kurz in den Raum geschmissen haben, oh, hier, es gibt Wanderer und Kacheln, aber ja, wir haben keine Ahnung davon, aber das gibt es, ne? Das machen wir ja schon mal gerne am Stammtisch da, ne? Ja, das haben wir uns mal aufgelöst. Ist sehr ja schön. Auch okay, ne? Das ist ja schön, wenn du zumindest irgendwie eine Info kriegst, dass es da irgendwas gibt und dann wenn es dich irgendwie interessiert, schaust du ja schon nach, ne? Genau. Aber das ist ja auch super, wenn wir uns jetzt mal da so ein bisschen techiger darüber unterhalten können. Ja, und schon als Glücksgriff, der Jochen sich einfach hier als Kommentator meldet, sagt, komm, mach ein Headset an und dann bist du mal hier mit dabei. Sehr schön. Sehr schön. Haben wir noch was vergessen auf der Liste? Ich gucke mal die Liste durch. Also ich würde vielleicht noch einen kleinen Einsteiger, also Pascal wird sicher die Sachen, die ich noch verlinkt habe, das sind noch so ein paar YouTube-Videos zum Thema OpenStreetMap, das ist vielleicht ganz interessant. Ah, kommen alle in die Shownotes, ja. Wenn du jetzt jemand bist, der gerne mal in OpenStreetMap reinschnuppern möchte mit der möglichst niedrigschwelligen Möglichkeit, dann installier dir auf Android, da sind wir wieder nur bei diesem Android, weil ich glaube, für iOS gibt es es nicht. Nee, genau, gibt es nicht, ja. Dann installier dir Street Complete. Das ist so eine kleine App, die dir Aufgaben stellt. Wo sind wir auch wieder bei der Gamification? Und Street Complete sagt dir, wenn du zum Beispiel mit deinem Hund oder deiner Katze im Wald unterwegs bist und du machst die auf, dann zeigt sie dir um deinen Standort herum, wo potenziell noch fehlende Infos sind. Und dann klickst du halt mal auf den Weg, auf dem du gerade läufst, und sagst, ja, dieser Weg ist ein Schotterweg oder dieser Weg hat Asphalt oder das Haus, das jetzt gerade in deiner Nachbarschaft noch keine Hausnummer hat, hat die Hausnummer so und so. Das ist dann auch wieder so ein klassisches Ding, mal 5 Minuten Punkte gesammelt, wie du den ersten spielerischen Kontakt auch kriegen kannst zu diesem OpenStreetMap-Thema. Mhm. Ja, also sehe gerade, auf iOS wird es das nicht geben. Nee. Ja. Gibt ja einen Feature-Request und der ist mit mehreren Smileys abgelehnt worden. Ah, ja, schade. Schade, schade. Also noch ein Android-Handy anschaffen, um OSM zu füttern. Ja, aber ich denke, ich habe hier versucht, so ein bisschen einsteigerfreundliche Überblick an Links zu sammeln und da könnt ihr euch als HörerInnen sicher austoben, wenn ihr das mögt. Auf jeden Fall. Also wir haben eine Fülle an Links, die wir hier mit reingeben. Jochen hat sich ja richtig reingenördet und ich habe mich mal angeschlossen, bin mal im Sog seines Stroms mal mitgewandert. Das ist schon wirklich, das ist wirklich beachtlich. Also doch, der dankt dir Jochen, also für den Tick sozusagen, guck mal, das mit CX Berlin und B-Router, da gibt es eine Verknüpfung, das war ja nur wirklich die Oberfläche, wo wir gekratzt haben und dann, das geht ja noch the Rabbit Hole goes deeper and deeper. Ich denke, wir waren auch jetzt, wir waren nicht zu technisch unterwegs. Ich hoffe nicht. Mir hat es sehr, sehr viel Spaß auf jeden Fall gemacht. Und war auch wirklich begeistert, dass du mich dazu eingeladen hast. Das, ja, so ist es halt hier. Fair. Ja. Wer was zu sagen hat, Mikro an und rein in Podcast. Natürlich sollte ein Headset und ein ordentliches Audio-Device natürlich da sein. Und dann bist du hier im Podcast. Und ja, wenn es euch gefallen hat und sagt hier, gib positive Kommentare oder gib Kritiken ab. Und wenn ihr wollt, ist Jochen wieder dabei hier. Der ist jetzt hier erstmal gefangen, der Jochen. Falls nicht, also würde ich natürlich auch freuen, und ich kann auch nicht nur Nerdkram. Genau, er kann auch Radfahren. Aber falls wir uns nie wieder hören, würde ich die Gelegenheit noch schnell nutzen, schamlos Werbung zu machen. Ja, immer raus damit. Für das schöne Saarland. Das ist wirklich schön. Was war da? Ja, beruflich war ich mal häufiger unten da unterwegs. Das ist Jahre her. Wie hieß das nochmal, wo ich unterwegs war? Fällt mir jetzt auch nicht mehr ein. Hier so ad hoc. Aber doch, sagen Sie, schön. Ich kenne welche, die hier wohnen. Schöne Grüße an Tanja. Sehr schön da unten. Wir haben vielleicht ein bisschen zu viel Wald. Also könnte abgeben. Ich habe versucht, eine Strecke zu scouten letztens, die ich Felder Gravel genannt habe. Und mein Ziel war halt, möglichst wenig Waldanteil zu haben, weil bei uns, wenn du bei uns losfährst, bist eigentlich immer im Wald. Und oh, traumhaft. Das hat mich dann doch genervt. Ja, echt? Irgendwann nervt es dich. Oh. Und jetzt habe ich mal versucht, mein Bestes zu tun, um eine reine oder eine möglichst große Felderanteil in der Strecke zu haben, und bin trotzdem nur bei 60% nicht Wald gelandet. Ja, kannst du mal sehen, wie die Unterschiede sind. Bei uns ist es andersrum in Rheinland. Der Mix macht's. Genau. Und bei uns wächst halt gerade die Gravel-Community, wie wahrscheinlich überall. Und ich habe mit einem Freund zusammen auch einen Blog Gravel Grinder Saarland aufgezogen vor einiger Zeit, wo wir halt, wie eben erwähnt, auch so Routen kuratiert bereitstellen, die hier in der Gegend empfehlenswert sind. Und wir werden da auch Veranstaltungen machen, die ein oder andere, wenn es alles nochmal geht. Und arbeiten sogar gerade auch daran, dass die saarländische Tourismuszentrale, was für uns super interessant war, dass die plötzlich Gravelstrecken wollen. Und das heißt, das ging jetzt so, dass mein Mitblogger-Freund Theo ist kontaktiert worden und hat die Bitte erhalten, ob wir denn nicht auch ein bisschen dabei helfen könnten, für das Saarland als Tourismusregion ein paar Gravel-Strecken zu scouten. Das wird natürlich dann eher, das ist toll. Ich sag mal, das wird jetzt wahrscheinlich nicht die klassische Bikepacker mit Taschen und dreckig unterwegs Route sein, aber sag ich mal, der weintrinkende Genussradler oder die da haben wir viele. Die reisende Genussradlerin wird dann wahrscheinlich unterstützt mit hier Poys, wie Hotels und alles, und was das Saarland sich da ausdenkt zu planen. Also da passiert viel, ne? Bin ich sehr, sehr froh drum. Ja, da bin ich mal gespannt. Also sei hier mit verlinkt, gravelgrinder.saarland. Sehr interessant auf jeden Fall. Ja, aber jetzt hast du es öffentlich, jetzt müsst ihr auch liefern, ne? Ja, du grenzt das vielleicht, du hast dann so Ideen auf Halde. Und ja, ich kenne das. Ich kenne das. Ich habe auch noch drei Domains noch hier geblockt, die ich befüllen darf in den nächsten Jahren. Also es kommt einiges. Also es wird, wir wollen demnächst auch noch Gruppenausfahrten organisieren, so vielleicht mal erst vierwöchentlich. Ne? Du hattest neulich, war das Tom, der das erzählt hat, oder war das... Ich glaube, ein Gast bei dir im Podcast hat auch davon geredet, dass er so Gruppenausfahrten organisiert. Oh, machen viele. War das bei dir? Ja, der Tom macht Ausfahrten, halt der Ante macht sehr fleißig Ausfahrten mit seinen Wetterau Hoch 3 zum Beispiel. Super Prestige CX-Serie hat er. Der Ralf von kurbelfest.de, der macht auch Ausfahrten. Der hat dieses Jahr, gut, die ersten sind jetzt auch rausgefallen, pandemiebedingt, aber der macht auch hier über die Dirty Gravel Plattform, hat auch ein paar Ausfahrten. Also ja, hier sind einige Veranstalter dabei hier. Das fehlt bei uns jetzt nämlich noch so ein bisschen. Wir haben so ein paar Veranstaltungen, auch oft sehr Mountainbike-lastig, und wir hoffen da jetzt einfach ein bisschen auch neue Interessenten oder Interessentinnen zu kriegen. Wenn du, liebe Hörer, im Saarland wohnst, gerne melden und ja, vielleicht kann sich ja da Unterstützung ergeben für die Gravel Grinder Saarland. Ich sag mal, der erste Aufschlag wäre ja gewesen, ich weiß nicht, ob das stattgefunden hat, aber weißt du, ob es im Saarland einen Orbit gibt? Es gab letztes Jahr einen Orbit. Ja. Ich wollte den auch fahren, bin aber nicht dazu gekommen. Ich hatte einen zu großen Schweinhund. Ja gut, im letzten Jahr war die Anforderung natürlich sehr hoch. Ja. Ich hätte das als Overnighter gemacht, ganz entspannt. Ja, haben viele gemacht, ja. Und mein Freund Theo, der hat auch bei uns im Blog seine Erfahrungen zu diesem Orbit aufgeschrieben. Der ist nämlich den gefahren letztes Jahr. Ah, okay. Der war schon sehr fertig. Das ist der Plan von dem Orbit, ja. Ja, ich weiß nicht, ob es dieses Jahr einen im Saarland gibt. Okay, ja, die sind auch noch nicht alle veröffentlicht. Ich glaube, es fehlen noch ein paar. Ja, es fehlen noch ein paar, genau. Und der Orbit ist ja auch, ja, wer es nicht mitbekommen hat, ist postponed, der ist nochmal verschoben, weil es halt hier in vielen Bundesländern ja auch die Ausgangsbeschränkungen gibt und jetzt auch sowieso ab heute gibt die Ausgangsbeschränkungen zwischen 22 und 5 Uhr. Möchten wir auch nicht unbedingt jetzt draußen mit dem Gravelbike auf einer Ego-Tour unterwegs sein und sagen, komm, uns ist alles egal, wir sind trotzdem mit dem Bike unterwegs, weil so ein Orbit-Trip, der kann ja gut und gerne schon mal knapp über 20 Stunden dauern und da kommt man schon mal schnell in die Ausgangssperrezeit rein. Deswegen haben die das erstmal verschoben auf Juni erst einmal. Ja. Finde ich nachvollziehbar. Ja, ist auf jeden Fall sinnvoll. Ja, richtig. Das müssen wir nicht auch noch bringen jetzt. Nee. Ja, sehr schön. Ja, also Werbung, siehst du, also schon auch Werbung hier, ja, richtig getaggt. Ich schicke dir nachher die Rechnung, dann passt das auch soweit. Rechnungsadresse ist da. Aber alles damit gut. Nachweis über die Reichweite, ne, dass du auch rechtfertigen kannst, was aber du natürlich in Rechnung stellst. Aber natürlich haben wir. Wir sind hochprofessionalisiert hier. Jeder Hörer wird hier namentlich festgehalten. Nein, Scherz beiseite. Es war sehr schön, doch, war interessant. Mal eine andere Aufnahme, mal... ich sag mal, für uns beide mal auf Augenhöhe als IT-Nerds, die auch Rad fahren. Sehr interessant auf jeden Fall. Du hast auch meinen Horizont nochmal erweitert für B-Router und die Technik dahinter. Das ist doch mein IT-Herz doch mal wieder höher schlägen lässt. Dass es da noch was gibt, wo ich noch mehr dran spielen kann. Ja, freut mich. Hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch Hörern auch. Gemacht. Und stimmt ab. Jochen muss in den nächsten Folgen wieder mit dabei sein, wenn es um IT-Themen geht. Dann brauchen wir da auf jeden Fall fach- und sachkundige Unterstützung. Danke, dass du dabei warst, Jochen. Ja, danke, dass du mich eingeladen hast. Kein Thema. Das war Gravel Podcast Nummer 35 im April 2021. Ihr könnt uns überall abonnieren. Ja, Apple sagt jetzt mittlerweile, was sagen die? Folgen mittlerweile? Das ist mir egal. Für mich ist es immer noch abonnieren. Podcasts werden abonniert. Ihr könnt uns abonnieren. iTunes, Google Podcast, auf Phonik. Quatsch, auf Phonik erzählt schon Blödsinn hier. Bei Podimo, bei For Your Eyes, bei Spotify, überall, wo es Podcasts gibt, könnt ihr uns abonnieren und kostenlos hören. Das ist und bleibt so. Hört uns kostenlos. Bedanke mich aber trotzdem noch an die edlen Spender. Es sind wieder Spenden eingegangen, die unsere Plattform am Leben erhalten. Das heißt, das Ganze finanziert sich hier nur durch unsere eigenen Gelder, die wir hier namentlich von mir in die Plattform stecken. Und jeder Euro, der hier über den PayPal-Button, der eingeblendet ist auf gravel-podcast.de, die Gelder fließen direkt in die Podcast-Plattform, in Equipment, in Server und in sauberen Ton hinein. Deswegen vielen Dank dafür, letzten Spenden, die eingegangen sind. Danke, dass ihr uns dabei unterstützt und dass wir weitermachen können und dass ihr immer besseren Ton habt und keine Aussetzer mehr sind hier und natürlich unsere Gäste bezahlt werden können. Ja, ne? Das möchte ich ja. Nein, war Scherz. Ich werde natürlich nicht bezahlt davon. Also vielen Dank dafür, dass ihr zuhört und fleißig kommentieren. Und ihr wisst ja, wer kommentiert, der darf auch hier mitsprechen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.